Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Teil 2. Und dann gibt es da noch die Rollenspielpolizei. Rollenspieler, die, wenn wir ehrlich sind, toxisches Gatekeeping betreiben und das wahre Rollenspiel gegen Einflüsse von innen und außen verteidigen wollen. Die anderen vorschreiben, wie man richtig spielen soll. Die Regeln immer buchstabengetreu auslegen. Hattet ihr schon einen Zusammenstoß mit der Rollenspielpolizei? Ein Strafzettel erhalten für Spaß am Spiel? Und Hausregel, schreibt darüber. Möchtest du oder darf ich rennen? Ich habe noch eine andere Geschichte. Ja. An die ich mich wahrscheinlich auch meinen Lebtag noch erinnern werde, auf der Redcon 98, als ich Werwolf der Apokalypse mal gespielt hatte und mir der Spielleiter böse tatsächlich vorgeworfen hat, dass ich mir nicht genug Mühe mit dem Hintergrund gegeben hätte. Wenn nur eine Seite lang war. Quasi, ja, nicht mal eine. Also es war ja dann nur, wir hatten ja einen gewissen Zeitrahmen, wo wir uns überlegen sollten, was für ein Hintergrund, und dann war das ihm halt aber nicht. Bitte schreibe eine epische Geschichte. Aber du darfst zuerst. Danke. Ja, also ich tatsächlich finde ich, dass das, was wir hier sehen, dieser Text, dass der schon mal toxisch ist. Mhm. Weil, ich kann es ja mal gerade nehmen, so ein toxisches Gatekeeping, so, dann die anderen vorschreiben, wie man richtig spielen soll, die Regeln immer buchstabengetreu auslegen. Also Regeln immer buchstabengetreu auslegen, ja, mache ich. Schreibe ich zwar anderen nicht vor, aber selbstverständlich ist das eine Art, Rollenspiel zu spielen, und die nehme ich auch für mich in Anspruch, und die ganze Ars-Bewegung fußt ja darauf, dass man Regeln ernst nimmt, und ja, klar gibt es viele, die das als Rollenspiel Polizei möglicherweise empfunden haben, wenn jemand wie Settembrini in irgendein Thread reingrätscht und sagt, Leute, das, was ihr da macht, ist scheiße. Ist nicht scheiße, sondern ist halt Spielerverarsche oder Betrug oder was auch, ja, immer klar, dafür harte Worte manchmal fallen. Ich selber mache das auch, allerdings in freundlich, und bleibe am Argument. Und ja, ich kann sehen, dass es gibt nicht umsonst die Empfindung, Ars statt Ars Arsch zu sagen. Finde ich eben übrigens sehr lustig. Aber ja, da gibt es sehr unfreundliche Leute oder Leute, die einfach sehr direkt vermitteln, dass sie damit überhaupt nichts anfangen können, aber das ist ja auch genau das, was passiert. Also ich habe auch schon Rollenspieler gesehen, die 10 Jahre zusammen Rollenspiel gespielt haben, gelabt haben, die besten Freunde waren, und dann kam der Betrugsvorwurf auf den Tisch, die seitdem nie wieder miteinander gesprochen haben. Das ist doch einfach traurig. Ja, das ist heftig. Und ich selber käme mir auch durchaus verarscht vor, wenn ich erfahre, dass ich eine, wenn ich von einer Kampagne erzähle, das ist so gelaufen, dann hat mein SC das und das geschafft und großartig dies und das. Wenn ich in der Erfahrung, ja gut, das habe ich so hingedreht, und ja, eigentlich wäre das ja so und so gewesen. Und ja, toll. Also ich möchte gerne die Herausforderung haben, und wenn ich die Herausforderung nicht schaffe, dann ist das für mich okay, es nicht zu schaffen. Das ist ja gerade die Spannung für mich, ob ich irgendwas schaffe oder nicht. Also mir ist völlig im Prinzip egal, dass das Ganze, wenn man sagt, dass eine Geschichte ist, die so und so ablaufen muss, egal was passiert, dann ist das für mich langweilig. Und ich brauche, oder der höchste Einsatz für mich im Rollenspiel ist sozusagen mein Charakter. Und wenn ich den verliere, dann, das ist so wie beim All-In beim Pokern. Da kann auch nicht jeder was mit anfangen. Das verstehe ich ja auch, dass das nicht für jeden faszinierend ist, genau wie es ganz verschiedene Arten Brettspiele gibt. Aber das ist ein wichtiger Teil im Rollenspiel für mich. Ja, und man kann sich auch dran gewöhnen. Dass du den Charakter verlierst. Ja, das schöne Gefühl ist, kann ich sagen, wenn man ihn mal nicht verliert, das hast du vielleicht noch nicht erlebt. Nee, hast du bestimmt auch schon. Weißt du bestimmt, was ich meine. Ja, selbstverständlich. Und das schönste Rollenspiel-Erlebnis für mich ist immer noch unser TPK, mein persönlich erster TPK gewesen. Der von mir verursachte. Der auch von dir verursachte. haben wir bestimmt auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Ja, das ist ja auch erst die 93. Folge. Ich kann es trotzdem noch ganz schnell zusammenfassen. DCC-Kampagne, auch bestimmt über 5 Jahre gelaufen. Und zwar noch mit unter D&D 3. Ich glaube, wir haben auf Pathfinder sogar gewechselt. Mhm. Und hatten dann den Auftrag, eine heilige Grotte zu untersuchen, wo ein Paladin-Denkmal drin war. Wir haben unter anderem einen Eulenbär da rausgefischt. Also sogar sehr geschickt rausgelockt, dass wir gar nicht mit ihm kämpfen mussten. An so einem Art Teich war noch ein ziemlich fieses Viech drin, was uns unter Wasser gezogen hat und auch schwer zu bekämpfen war. Und da haben wir, glaube ich, einen Geheimgang entdeckt. Und so sind wir dann direkt zum Paladin. Also in die Halle des Paladins, wo sich unser Paladin vor einen dort knienden... Nee, ich habe mich geknien. Ja, also Paladin du hast dich vor die... Ja, war es eine Statuette? Nee, es war eine Statue. Ja, du dachtest, es war eine Statue. Ja, ich dachte, es war eine Statue. Wo man aber bei der Beschreibung schon genau gehört hat, Alarm, Alarm, Alarm. Und was machst du? Kniest dich da total gut. Hat der Böse selber nicht mitgerechnet wahrscheinlich. So, das hatte ich übrigens mal beim Lab. Da sollte ich einen bösen Ohrgott Statue spielen, die lebendig wird. Was macht der scheiß Blumenpaladin? Also so ein Paladin Regenbogenfarben kniet sich vor mir hin und bietet mich an. Ich sollte gleich lebendig werden und zuschlagen. Und da fängt ich mal an. Die Situation genossen. Also so ungefähr muss das wohl auch gewesen sein. Ja, so kann man halt auch den Bösen aus dem Konzept. Das war dein Fehler. Und ich sag mal, der Kampf hat 2-3 Stunden gedauert, aber ich war hoch involviert, es war einfach nur spannend. Jede Sekunde dieses Kampfes habe ich genossen. Und ich könnte immer noch für jeden eine Möglichkeit finden, wie er in diesem Kampf hätte besser agieren können, sodass möglicherweise wir den Kampf gewonnen und nicht verloren hätten. Es war also sehr knapp, wir waren alle tot, aber es war, ja, war ein schönes Erlebnis. Und gerade, dass wir verloren haben, hat mir auch gezeigt, dass wir über die 2-3 Jahre, die wir gespielt hatten, halt auch uns unheimlich viel erarbeitet hatten. Auf dass wir in Hekit stolz sein konnten, unsere Charaktere, wie auch immer. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen Höhleneingang, wo die scheiß Kobolde, wir haben die ganze Höhle durchsucht und nichts gefunden und wo war der Eingang zur Koboldhöhle in der Decke. Und wenn da Kobolde sitzen, dann, ja, das ist also eine strategisch extrem günstige Position für, egal wer da oben sitzt, das zu verteidigen. Mhm. Also das war echt auch schwierig, da reinzukommen. Aber war auch eine sehr, sehr geil ausgearbeitete Höhle-Konstruktion. Ich glaube, da bist du gerade dazu gestoßen. Weiß jetzt gar nicht genau. Ja, also ein TPK, es muss überhaupt nicht schlimm sein. Ein TPK kann auch ein wunderschöner Abschluss sein. Ja. Ja, und da ist dann halt, muss man halt dann schauen. Also ich fühle mich jetzt auch nicht auf Schlips getreten, wenn das passiert. Aber ich kann mich ja halt an die DSA-Runde, die ich mal hatte, erinnern. Also wenn man halt im Nachgang dann sagt, naja, ich habe das so und so gemacht, weil das Abenteuer sieht das eigentlich so und so vor, dann ist das scheiße. Da fühlst du dich ja auch. Es ist unbefriedigend. Jetzt musst du gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, also wenn wir waren, ich hatte ja so einen Raya-Geweihten gespielt, beziehungsweise einen Raya, ich weiß gar nicht, wie Klingentänzer oder wie die heißen. Und das war halt so ein total charismatischer Typ. Und ich wollte halt, weil wir hatten da so ein Abenteuer gespielt, da wurden wir eingeschleust in Adelskreise, weil irgendein wichtiger Typ wurde umgebracht und man hatte die Fürstin oder irgendeine Adlige da in Verdacht. So, und dann hat sich herausgestellt, ja, es war dann auch seine Frau gewesen und ich sollte sie halt verführen, was aber leider nicht gelungen ist. Und dann wurden wir halt verfolgt aus dem Palast gejagt und wir waren, also sämtliche Palastwachen waren hinter uns her. Und wir hatten uns versteckt, wurden gefunden, wurden verfolgt, es war dunkel und wir haben das dann halt auch geschafft. Und dann hat die Spielleiterin gesagt, naja, also ein paar Mal werdet ihr schon aufgeflogen, und die Wachen hätten euch entdeckt, aber da wird er garantiert gestorben. Ja, das entwertet das halt, ne? Ja, komplett. Das entwertet das halt komplett. Und das sind halt dann auch Sachen, ja, Rollenspielpolizei, wo ich dann sage, lass es doch laufen. Also da frage ich mich, wo ist denn dann halt der Spaß? Also ist denn der Spaß wirklich immer dann nur da, wenn man seine Charaktere, die man hat, bis aus Blut verteidigt? Also wenn man weiß, man ist quasi unsterblich, weil der Spielleiter es nicht möchte, dass man stirbt. Denn genau, wenn du bald, also mir ging das früher so, das habe ich vielleicht nicht bewusst gemerkt, aber unbewusst habe ich dann doch auch manchmal ganz schön viel Unsinn gemacht, einfach um zu provozieren, weil ich ja genau wusste, eigentlich kann ich ihn gar nicht sterben, eigentlich gibt es kein Risiko dabei. Mhm. Und ja, das ist nicht unbedingt die beste Art zu spielen. Nee. Also das ist eigentlich ziemlich dämlich, aber das ist mir eine Zeit lang, muss ich sagen, so, ja, okay. Das war so in meiner anfänglichen studentischen Phase. Also, ja, gut, da hat man das halt mal anders ausgeforscht. Da war das auch so, dass Kämpfe langweilig waren für mich. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil heutzutage ist das das Beste, was es überhaupt gibt. Ja, aber nicht bei DSA. Gut, deswegen spiele ich auch kein DSA und bin potenzieller DSA-Hasser seit 92 Podcast-Folgen. Heute in die 93s. Nein, kann ja jeder Spaß mit haben. Es gibt Leute, die stehen total auf Immersion und für die ist nur das wichtig. Das ist ja auch okay. Wenn das so ist, ist das halt so. Ich empfinde Immersion extrem leicht. Man muss ja nur drei Sätze sagen. Ist eine Burg, ist dunkel und brennende Fackel im Gang. Schon bin ich drin und total spannend. Und ich möchte wissen, was am Boden ist, wonach es riecht und welcher Goblin da in die Ecke gepisst hat. Ja, so geht's mir halt auch. Ja, aber du brauchst zum Beispiel deutlich mehr Beschreibung als ich. Weiß ich. Ja, was heißt brauch? Also ich höre es gern. Ja, oder? Sag es mal so. Also ist nicht so, dass klar würden mir auch drei Sätze reichen. Ja, weiß nicht, aber ich habe da sofort ein Bild vor Augen, ich bin drin in meinem Charakter. Also ich habe dann ein Gefühl der Immersion. Also bei mir ist das unheimlich leicht herzustellen. Ich habe da zumindest das Gefühl, dass du da mehr brauchst, um Immersion zu finden. Empfinden. Also da bin ich vielleicht ein bisschen geschädigt, was auch so Computerrollenspiele angeht, weil die auch sehr viel da palavern. Also deswegen höre ich halt zum Beispiel Olaf halt sehr gerne zu, wenn er erzählt. Genau, Olaf ist einer, der kann das ja auch sehr gut. Genau. Der hat längere Beschreibungen, aber auch wirklich gute, abwechslungsreiche Beschreibungen. Ich kann mir dann genau vorstellen, ob der Gang jetzt, was weiß ich, aus alten Ziegelsteinen gezimmert ist, dass eine natürliche Kaverne ist, ob das in den Berg reingeschlagen wurde. Das sind alles so Details, die man dann so mitkriegt und die ich total spannend finde. Genau. Und man manchmal auch was mit anfangen kann. Aber das kriegt natürlich nicht jeder so gut hin. Und ich finde, er hat es dann auch schon am oberen Limit. Ne? Mehr möchte ich dann auch wirklich nicht hören. Gut, muss ich dann auch nicht. Das gibt's auf halt der anderen Seite gibt es aber dann halt auch, wie bei unserem DSA 1 Abenteuer, was wir ja gespielt hatten, wo dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, im 60 Quadratmeter oder 600 Quadratmeter Häuser dann da stehen. Es war total spannend, das Abenteuer. Und ich fand diese Fakten, fand es total so. Das ist ja interessant, das ist ein Haus 20 mal 30 Meter. Das heißt 600 Quadratmeter Grundfläche. Ja, genau. Ich habe schon gedacht, da haben vielleicht Halbriesen gelebt oder irgendein dieses interessantes Geheimnis. Und dann, nee, die haben einfach bekloppte Maße genommen, da haben ganz normale Menschen gelebt. Genau, ja, und die Maße wurden ja auch 1:1 übernommen. Also da hat er ja nicht drüber nachgedacht, vielleicht, dass das, was das für ein Größenverhältnis ist. Ist ja auch okay, wenn das so ein Original stand. Hätte ich jetzt an seiner Stelle auch nichts dran verändert, aber allein diese Hütte warm zu halten im Winter wird schon, ja, mit viel Energie kosten. Ja, aber zum Thema Rollenspielpolizei habe ich jetzt, also ich habe jetzt keine Extrembeispiele, wo es heißt, das wird so beschrieben, dass. Ist so und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Oder es wird nicht beschrieben, also geht es auch nicht. Habe ich jetzt tatsächlich nichts vor Augen. Also es gibt oder gab es ja eigentlich immer Situationen, wo man gesagt hat oder wo der Spielleiter gesagt hat, ja gut, dann müssen wir uns halt mal jetzt was überlegen, wie wir das halt lösen können. Also genau, ich finde wichtiges ARS-Prinzip, halt Ergebnisoffenheit, eine Situation immer ergebnisoffen zu haben. Ja. Das heißt, wenn ich ein Problem stelle im Rollenspiel, dann überlege ich mir auch gar nicht vorher, wie ich das lösen würde, sondern das ist ja Aufgabe der Spieler. Und die haben da auch völlige Freiheit. Wenn sie eine gute Idee haben, auf die ich noch nicht angedacht habe, ja wunderbar. Also ja, genau. Wenn sie es schaffen, statt das Monster zu zerkloppen, das zu bereden, ihnen zu helfen, wunderbar. Wenn sie drei Stufen auf einmal aufsteigen, toll. Ich hatte das bei Pathfinder, da steht dann drin im Text, dass da irgendwie so ein Priester gebannt in Stein ist und ein Kleriker, der auf keinen Fall da befreit werden kann. Natürlich wollten die den befreien, kann ich auch verstehen. Dann haben sie sich da was überlegt, was klang nicht unplausibel. Dann habe ich gesagt, ja, dann macht man doch, probiert es doch mal aus. Natürlich ist die 20 gefallen und er hätte jetzt sagen sollen, nö, klappt nicht. doof gewesen. Der hätte nie keinen Spaß dran gehabt. Ja. Dann ist er halt befreit gewesen. Und es ist ja dann, klar, er war ein hochstufiger Priester, aber er war auch sehr geschwächt und so weiter. Und dann war der halt mobil. Den haben sie halt trotzdem an einen schützenswerten Ort gebracht. Im Prinzip hat das nicht viel geändert. Bis auf, dass er vielleicht in-game der Priester, der Kläger ihm dankbar war, etc. etc. Aber im Prinzip hatten die jetzt auch keinen mega Vorteil von. Ja. Wenn man das halt so ein bisschen dehnen kann, dann ist es ja auch befriedigend für den Spieler. Zum einen. Auf jeden Fall. Man muss halt sehen, dass man jetzt nicht das ganze System dadurch aushebelt. Ne? Also ich sag mal. Das ist ja das, was so ein Spieler dann aber halt auch ausmacht, wenn halt die Rollenspielpolizei halt nicht da ist und sagt, es geht halt, es ist hier nicht beschrieben, also geht's nicht. Da muss schon, finde ich zumindest, das ist ja auch jetzt mittlerweile mein Anspruch, auch an den Spielleiter, dann muss halt schon eine gewisse Flexibilität da sein, einfach um Ideen, die die Spieler anbringen, auch zu belohnen. Ja, würde ich dir grundsätzlich recht geben. Also ich finde es extrem wichtig, das ist jetzt nicht unbedingt ein AS-Prinzip, sondern trotzdem aber ein Prinzip, was ich als Spielleiter habe oder ich sehe die Rolle des Spielleiters. Viele sehen ja, was weiß ich, der Spielleiter ist Gott und kann alles machen. Der Spielleiter hat immer recht, genau, das ist ja der schlimme Spruch. Also ich sehe das nicht so. Spielleiter ist vielleicht der Erste untergleichen. Er kann, oder ich muss ja trotzdem zusammen mit den Spielern, ich bin auch nur letztlich als Spielleiter ein Spieler und muss mit meinen Spielern eine Lösung finden. Das heißt, im Prinzip ein Kompromiss, von dem beide Seiten einsehen, dass das sinnvoll ist. Genau. Ja, und das ist meine ganze Aufgabe. Es würde mir etwas schwerfallen, gegen die Spieler zu sagen, das ist so und so. Wenn die konkret sagen, nee, das finde ich total doof, dann müsste man nochmal drüber nachdenken, sozusagen. Ja, dazu braucht man natürlich auch Spieler, die einsehen, dass das, was sie machen, nicht immer zwingend zum totalen Erfolg führen kann. Ne? Dass man. Ja. Also, genau, das klappt eigentlich. Eigentlich habe ich da immer. Klappt es immer ganz gut. Ja, das hängt halt auch schon bei so Sachen an wie auf dem Würfeln. Ne? Genau. Das zeigt halt, es wird auf dem gewürfelt, das heißt, das Risiko ist da. Ich war neulich auf dem Kessel Würfel, hatte es gibt viele Rollenspielveranstaltungen. Yay! Also es hat mich wirklich gefreut, mal wieder live mit auf so einer Veranstaltung spielen zu können. Auch als Spieler, da habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und das, was mir am schwersten gefallen ist, wolltet ihr ja mitkommen und deswegen habe ich nicht die Einsteigerbox vorbereitet, sondern Drachen und Gewölbe. Und dann im Laufe der Woche hattest du aber einen Termin und Felix war dann auch abgesprungen. Dann dachte ich, mach doch einfach das Einsteigerset. Das hast du schon viermal gespielt. Mhm. Geht auch noch ein fünftes Mal. Ist ja auch ein schöner Einstiegs-Dungeon, der durchaus Eindruck macht. Also ich finde den ganz wunderbar. Dann kam aber vor Ort raus, dass sie ihn schon gespielt haben. Ich dieses Gewölbe- und Drachenfenster nicht mit hatte. Und was machst du da? Zum Glück hatte einer konnte auf seinem Handy so einen WLAN-Punkt einrichten und ich mit meinem Tablet nochmal schnell Zauberer von Lomtranar runterziehen, welches ich auch schon oft gespielt habe. Allerdings für Dungeon Slayers, ein sehr schönes Abenteuer ist. Theoretisch kann man da auch noch die Battlemap zu ausdrucken und aufkleben, also sehr schön gemacht. Jedenfalls schnell, die hat auch wunderbar für D&D zweite Stufe gepasst. Gerade weil die auch keine Kämpfer hatten, sondern halt ein Rogue, ein Baden und ein Artificer. Genau, schon mal ein Ausblick auf Eberron. Jedenfalls gibt es da eine Grube, wo ein Tentakel, wenn man da falsch lang geht am Rand, wo ein Tentakel rausschießt, versucht sich da in die Tiefe zu ziehen. Mhm. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Der ist schon manchen zu Verhängnis geworden. Jedenfalls, der Artificer steht davor. Ja, ich spring rein. Und so. Ich war anscheinend ein bisschen blöd geguckt. Ja, gut, ist dann reingesprungen und hat sich so eine Luftblase um seinen Kopf erzeugt. Und dann. Ja, gut, dann greift natürlich irgendwann. Er möchte bis auf den Boden tauchen. Greift natürlich irgendwann der Tentakel nach ihm. Er hat dann unter Wasser so einen Fireball gezaubert und Glück gehabt, den auch noch getroffen. Wobei der dann erste Tentakel-Angriff dann daneben ging. Und dann kam halt der Tentakel, dann hat er endlich zupacken können und ihn runterziehen können zu seinem Maul und zugebissen. Ich hatte das Einsteigerheft ja mit von D&D, das heißt, ich habe die Werte des Kriegs genommen für den Tentakel. Der hat irgendwie 4 Schadenspunkte gemacht oder keine Ahnung. Und jedenfalls dachte ich schon, okay, das ist jetzt gegessen. Dann hat er aber quasi ein Schlafpulver, das hat er vorher gefunden und dem ins Vieh ins Maul gestopft. Eine super Idee. Dann musste er auswürfeln, wie viele Trefferpunkte er betäuben kann. Und er hat dann irgendwie knapp darüber gewürfelt und hätte ihn vorher mit dem Fireball nicht verletzen können, hätte das auch nicht geklappt. Also das war eine ganz knappe Geschichte. Habe ich dann extra noch Loot-Tabellen rausgesucht, um da 2-3 interessante Stücke finden zu lassen, die am Boden die Tentakel schon mal erledigt hatte. Und ja, der wachte dann auch irgendwann wieder auf. Deswegen musste er sich beeilen, was zu greifen. Und ja, es hat gelungen. Wir hatten eine ordentliche Belohnung dafür bekommen, aber es hätte genauso gut misslingen können, hätte ich keine Hemmungen gehabt, in der Situation ihn da ertrinken zu lassen. Ja, und das ist dann halt auch, das fühlt sich ja auch für den Charakter gut an. Die hatten total viel Spaß und waren, glaube ich, auch in Häkchen, denen war bewusst, das habe ich jetzt nicht einfach so gemacht oder passt schon, sondern nein, das hat der Charakter so geschafft mit Glück, auch mit einer cleveren Idee und hätte auch misslingen. Ja, klar. Ja, und auch halt auch bei Gegnern, die vielleicht vermeintlich gar nicht zu schlagen sind. Ne? Weil dann spielt halt das Glück dann auch ein bisschen eine Rolle. Ja. Und das stellt ja auch so ein bisschen manchmal auch dann so die Plot-Ideen in Frage. Also ganz kurz ein Schwenk, das habe ich mich damals, weil ich habe damals als Spielleiter die Harlequin-Kampagne bei Shadowrun geleitet. Ja. Und dort sind die Werte von Harlequin und Eran, seinem Kontrahenten, ja nicht angegeben. Hm. Sondern es steht halt nur drin, dass, also ich kann es jetzt im Wortlaut nicht mehr wiedergeben, das ist ja schon über 20 Jahre her, aber steht da drin, dass sie ja keine Werte brauchen, weil direkte Konfrontation würden die Charaktere nicht überleben. So, dann fragt man sich, warum brauchen die beiden denn dann wieder die Charaktere? Also was muss der Sinn? Das ist so wie diese furchtbare Einsteigerkampagne bei DSA, die sogenannte Spielsteinkampagne. Warum heißt die Spielsteinkampagne? Wahrscheinlich, weil Spielsteine zum Tragen kommen. Nein und ja. Ja und nein. Weil die Charaktere die Spielsteine der Götter sind. Oder von irgendwelchen hochrangigen NSC, ich weiß nicht. Aber genau da dasselbe Problem. Ne? Also der Plot basiert darauf, dass zwei mächtige Leute oder Götter gegeneinander spielen und die SC halt für sich spielen sollen. Ne? Fragt man sich auch, haben die nichts Besseres zu tun? Nö, eins. Ja, sehr gut. Ja. Wir haben sogar mal im Podcast gesprochen, das war das Abenteuer, was wir, wo man auf den Baum klettert mit 4 Proben, da oben angelangt ist. Und dann die Information bekommt, nee, kannst nichts sehen. Ja. Tut mir leid. Aber das Einzige, was du sehen musst, wenn du wieder runter willst, brauchst du auch 4 Proben. Das ist DSA, das kann doch nicht wahr sein. Ey. Also wenn ich schon 4 verkackte Kletterproben schaffe, ja. Na, vor allen Dingen, was ist denn das? Wenn ich mir den Baum angucke, werde ich doch wohl sehen, ob ich von dem Baum aus in einer Höhe bin, etwas zu erspielen. Ob ich da über die Mauer gucken kann oder ob das vielleicht gerade Blödsinn ist, weil die Mauer höher ist als der Baum. Ja. Ja, das ist unerträglich. Naja, aber genau, wir hatten das. Das sind halt Design-Schnitzer. Wir hatten das Abenteuer schon mal im Podcast, da können wir mal, das können wir gerne verlinken. Ja. Da sagt die Rollenspiel auch Finger von lassen. Die Rollenspielpolizei sagt auch Finger von lassen. Ja, genau. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt so richtig klugscheißerische Sachen habe ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich erlebt. Auf dein Beispiel muss ich aber noch ganz schnell, Brini hat ja auch neulich ein DSA-Abenteuer entkernt oder das Beste rausgeholt. Muss man sich anschauen. Also ich finde es sehr lustig, aber es ist auch wirklich gut. Also das, was er da macht, hat Hand und Fuß. Und da hast du ja auch diesen, ich glaube, es ist auch ein Drache, wo dann halt auch quasi die Werte nicht stehen. Ne? Lebenspunkte unendlich wie das Wüstenfeuer. Ja, also solche Kleinigkeiten, wo ich auch dann, als ich mir das Video angeguckt habe, so wirklich schmunzeln musste, wenn man dann einen Turm erkunden möchte und plötzlich hast du halt einen eckigen Turm, wo der eigentlich rund sein sollte, weil das dann auch kritisiert wird. Was heißt rund sein sollte? Das Cover hat ihn rund gemacht, der Zeichner der Landkarte hat ihn eckig gemacht und im Text, was da dann gestanden hat, na gut, bezog sich auf die Landkarte. Also sie hätten einfach nur das Bild näher beschreiben müssen. Statt Turm, halt eckiger Turm. Ja, was war halt in dem Zusammenhang, was halt schon ziemlich... Ja, auf jeden Fall. Ja, aber die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, waren halt eigentlich immer dann, also sie hatten halt auch Hand und Fuß. Also wenn jemand mir dann gesagt hat, wenn ich irgendwas gemacht habe und dann, nee, das ist halt so und so. Wenn es in den Regeln steht, dann ist es halt auch so. Also da muss man sich das ja auch nicht zwangsweise oder zwanghaft zurechtbiegen, nur damit man dann selber dann damit durchkommt, wenn es in den Regeln beschrieben steht. Ja. Also dann muss ich es nicht dehnen, ja, weil dann steht es halt da drin. Genau, also was ich sehr angenehm finde, sind durchaus Leichtregelwerke, wo man jetzt auch mal eine schnelle Lösung finden kann für sowas. Ja. Aber wenn es konkret, wenn ich irgendwas möchte, was konkret gegen eine der Kernregeln offensichtlich verstößt, weil die es anders handhaben, dann ist das natürlich... Genau, ja. Mumpitz. Also ich kann durchaus, also gerade auch so bei Leichtregelwerken, dass man dann da auf Hausregeln mit zurückgreift, wenn vielleicht auf einige Sachen halt nicht beschrieben stehen, die ja, dann wirklich interpretationswürdig sind. Meine ich, kann es nie ein Regelwerk geben, was die sämtliche Situation abdeckt. Es wird immer irgendwo etwas geben, was ich interpretieren muss. Außer also, was es halt ist nicht beschrieben ist. Ein Regelwerk, was sagt, würfle oder schnipp eine Münze bei Kopf. Sagst du ja, bei Zahl sagst du nein. Ja, das ist aber auch das, das was... Das ist aber so simpel, dass es ja... Das ist auch das, was D&D 5 für einen auch wirklich in vielerlei Hinsicht abnimmt. Das willst du nee, aber wenn man dann halt auch mal mit Argumentation sagen kann, das und das möchte ich jetzt machen, und der Spieler dann, okay, ja, ist gut, gebe ich den Vorteil. Vorteilswürfel dazu. Genau, das ist wunderbar. Also was ich überhaupt nicht mag, ist... sozusagen nicht würfeln lassen. Ich finde, es muss immer eine Chance geben, dass etwas schlecht läuft oder keinen Erfolg hat. Und wenn es halt eben nur die 1 oder bei anderen Systemen die 20 ist, also der Patzer irgendwie, und sonst ist von mir aus schlecht geschafft und sonst halt gut geschafft. Aber es muss immer eine Möglichkeit, oder ich mag es, wenn es immer eine Möglichkeit gibt, dass es auch nicht klappt oder dass es halt für unwahrscheinlich Fälle eben auch klappen kann. Ja, ja. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten sozusagen. Ja, ja, kommen wir mal zu meinen Begegnungen mit der Rollenspielpolizei. Beziehungsweise, ich habe noch eine super Anekdote, die in den 93 Folgen des Rollenspiels, des Greifenlauer-Podcasts bestimmt schon dreimal benutzt wurde. Aber ich überlege gerade, ob es in der letzten Folge vorkam, weil die war ja mit Olaf. Ich glaube, wir haben sie erwähnt, aber es war so schön, dass auf der Nordcon hat er eine Runde Hackmaster gespielt. Und sich total drauf gefreut, und dann entpuppt sich Runde Hackmaster als, ja gut, der Spieler, der braucht halt ein System zum Spielen und eigentlich kennt der Hackmaster gar nicht so richtig. Und naja, auf jeden Fall, im weiteren Spielverlauf gab es eine Szene, wo Olas Waldläufer, ich glaube chaotisch gut, in ein Haus einbrechen wollte, weil sie den Verdacht hatten, dass darin etwas nicht stimmt. Und offensichtlich war auch niemand in diesem Haus, also ich weiß gar nicht, was... Ja, eine Überprüfung, also ich weiß, das ist im Prinzip gar kein richtiger Eindruck. Jedenfalls sagt der Spieler, nein, das macht dein Charakter nicht. Was für eine super Sache ist, weil egal, was ich als Spieler tue, eigentlich eins nicht darf, denn das. Ich kann nicht jemandem vorschreiben, was sein Charakter macht. Ja. Ja, es kann, von mir aus kann der Charakter gegen Gesinnung verstoßen, wie er will, dann hat das halt Auswirkungen auf seine Gesinnung. Aber ich, ja, dann muss die Gesinnung geändert werden, aber gut, in diesem Fall sagte er, also aufgrund der Gesinnung, die ja gut ist, ist sein Charakter vor allen Dingen bei chaotisch gut. Vielleicht war es ja rechtschaffend gut, aber ich glaube, es war tatsächlich chaotisch gut. Der bricht da nicht ein, weil er gut ist. Und also, das ist für mich... ja, und selbst wenn das irgendwann unberechtigter Zutritt ist, oder sonst was, das liegt ja nicht auf, dass da vielleicht gerade der Kult die Jungfrauen aufhat oder so, ja. Es ist so, ja, als sehe ich da drin, da drin wird gerade eine junge Frau verbannt. Ich kann da jetzt aber nicht rein, weil auf meinen Klingel öffnet keiner. Also recht darf ich nicht. Ja. Ja, die SC versteht sich auch als Ordnungsmacht, hier wird das Thema Polizei. Mhm. Natürlich haben die auch gewisse Befugnisse, wo mit Sicherheit das Betreten eines Hauses dazugehört. Aber naja, gut, also das war es auf jeden Fall so ein. Ja. Rollenspiel-Polizei-Erlebnis, wenn man das im weiteren Sinne will. Ja, meine eigenen Erlebnisse, also ich habe ja die Angstkriege mitgemacht. Wie man so schön sagen kann, sie ist auch schon 10 Jahre her oder so. Ich fasse mal kurz zusammen. Bitte. Also Sitten Brini kam irgendwann mit seiner ARS, Abenteuer-Rollenspiel-Theorie, heraus und war damit recht prominent, aber halt auch sehr rumpelig, so dass er und einige Gefährten, sage ich mal, das vertreten haben, aber ja, es brandete überall großer Streit auf, sage ich mal, weil das auch sehr rustikal vertreten wurde. Auch mit Worten wie betrügen, etc., etc. Und manche halt das als ihren Stil sehen, dass sie das so dürfen. Würfel drehen hinterm Schirm zum Beispiel. Also es gibt auch Leute, die glauben, dass ein Rollenspiel Spielleiterschirm dazu da ist. Es gibt häufig die sogenannte goldene Regel, dass der Spielspaß vor Regeln geht. Ja, wobei es auch die Interpretation gibt, also ich weiß auch, dass man dann sich sozusagen die das als Hausregeln machen soll, zum Beispiel, dass es keine Aufforderung zum Regelbruch direkt ist. Genau. Aber ja, genau, aber da, für mich kann ich dann so sagen, da das Brechen von Regeln für mich den Spielspaß völlig vernichtet, ist es also keine gute Idee, die Regeln zu brechen, sondern die goldene Regel sagt dann ja gleichzeitig, wenn der Spielspaß vorgeht, dann bitte keine Regeln brechen. Genau, also manche Regelwerke legen das einem ja durchaus nahe, das kann ich auch verstehen. Aber es gibt eben auch die Fraktion, die sagt, nein, wir halten uns an die Regeln. Und das finde ich auch völlig okay und eine legitime Art, Rollenspiel zu spielen. Und da stehen sich, glaube ich, auch OSR-Spiele und AS doch teilweise ziemlich nahe. Ja, und wer das nicht kennt, so eine zünftige Partie DCC mit so einem schönen Trichter, muss man einfach mal ausprobieren. Das ist sogar zahlreiche Erzählrollenspieler, zumindest Leute, die ich so einschätze, sind schon begeisterte DCC-Fans geworden. Nicht jeder, manche hassen das Ding, die auch, aber der ein oder andere hat sich davon mal überzeugen lassen. Ja, also Felix musste auch sehr schlucken beim ersten Mal, als er das... als er sah, wie deine Charaktere sterben. Ja, als er meine Charaktere hat sterben sehen, genau. Ja, das war aber auch so eine typische Szene, weil er da wirklich geschickt vorgegangen ist, kein einziger gestorben ist und dann kam ich. Jemand hinterher getrampelt kam. Ja. Das ganze Ding zum Einsturz gebracht hat und fast alle Charaktere durch Würfelpech auch noch dabei verloren hat. Ah je. Manchmal muss man durch die Hölle gehen, um in den Himmel zu kommen. Ja, der zweite Teil steht noch aus, sag ich. Ja, jedenfalls, da wurde das, habe ich das erstmal kennengelernt, war auch anfangs dagegen und das war aber so die Zeit unserer DCC-Runde, wo wir dann auch erstmals ausprobiert haben, also das gilt sowohl für Olaf als auch für mich, als wahrscheinlich auch für dich, das Spiel mit Battlemap, mit Figuren und vorher war halt eingesogen von Ulrich Kieso, DSA und Andreas Blumenkamp, sein Pseudonym, das ist böse, das darf man nicht, darf man keinen Spaß dran haben. Dabei hatte ich schon früher eine D&D-Runde, für die ich zusammen mit einem Freund nachts durch den tiefsten, finstersten Wald zurückgelaufen bin, nach Hause wieder. Und wir total Spaß hatten, aber irgendwie so hat man sich dann doch, ja, und Hack and Slay und was, oh, hat trotzdem total faszinierend viel Spaß gemacht und im Nachhinein muss ich sagen, es war eine der besten Dungeon Crawl Runden überhaupt, also wunderbar. Und ja, bin ich auch froh, das erlebt zu haben, weil das so ein Kontrapunkt war. Aber ich habe lange gedacht, Kämpfe sind langweilig. Ja, die waren auch langweilig, weil es wurde heruntergewürfelt und der SC hat gewonnen. Ja, gut, wenn das der Ausgang ist und ich kenne den schon vorher, dann ist das Würfel langweilig. Ja. Wenn aber es nicht klar ist und der Goblin, und ja, wenn es ein verfluchter Scheiß-Zufallsgoblin ist oder von mir ist ein Käfer, der mir auf den Nacken fällt und der mich tötet, dann ist das spannend. Dann, ja. Ja, also so ging es mir ja auch mit, also das war ja nun Pathfinder, was mir das ja aufgezeigt hat, aufgrund seiner ganzen Möglichkeiten oder Palette an Möglichkeiten, die man ja hat, in so einem Kampf reinzugehen. Genau, ist halt auch wichtig, genau, dass man halt im Kampf nicht nur eine Möglichkeit hat, sondern halt mehrere Möglichkeiten, genau. Dass man Optionen hat. Genau. Deswegen ist auch die, ich muss... Ja, bitte, bist du ein Flow, ja, Entschuldigung. Deswegen ist auch die Battlemap so wichtig, weil man da, ne, dann, ja, kann ich den erreichen, Spielleiter? Ja, nein. Und auf einer Battlemap siehst du, ja, du kannst den erreichen, aber dann musst du einen Gelegenheitsangriff von dem in Kauf nehmen oder du läufst andersrum, erreichst ihn aber eine Runde später, bist dann aber an seinem Rücken. Also du hast einen viel mehr an Optionen, als du halt durch Beschreibung haben kannst. Genau, genau. Und das war für mich auch ein harter Bruch. Ja. Dann geht es wieder irgendwo mit D&D 5, weil ich habe mich auch so an Battlemaps und das alles gewöhnt. Ja. An Figuren, an stell mich hier hin, stell mich dahin. versuche den Vorteil zu erhaschen, den Bonus noch dazu zu kriegen. Und bei D&D 5, wir haben zwar auch Battle Maps verwendet, aber dadurch, dass ja das Regelsystem so auf das Wesentliche runtergebrochen ist oder das Vorteil-Nachteil-System, das ja auf das Wesentliche reduziert, braucht man das ja jetzt nicht zwangsweise. Und das, ich fand es sehr angenehm. Ich habe auch gemerkt, was fehlt mir jetzt hier aber auch so ein bisschen. Ja. Ich fand persönlich fand es ganz angenehm. Also gab dann auch komplexere Kämpfe, wie zum Beispiel gegen den Drachen, wo wir dann zumindest eine Skizze benutzt haben. Aber häufig kann man D&D auch ganz gut tatsächlich ohne Battlemap leiten. Genau. Also wenn es halt wenige gleiche Einzelgegner sind, wenn es Gruppengegner oder halt ein Einzelgegner ist, geht das, finde ich, ganz gut. Genau. Ja, und solche Systeme wie Pathfinder, die rufen natürlich einmal öfter dann die Rollenspielpolizei auf den Plan. Also im Sinne von, ich stehe jetzt da und schieße jetzt, ich habe jetzt hier einen Bonus von plus 4. Nein, du hast plus 6, weil du noch höher stehst. Das gibt ja dann das Regelsystem wiederum halt dann her, dass man da kennt sich einer besser als der andere. Das gibt her, dass man quasi nie die richtige Bonushöhe haben wird, genau, weil irgendwas haben wir immer vergessen. Das genau, ist halt das Problem. Man halt dann, ja. Und das, aber das ist ja auch nichts Schlimmes jetzt in dem Fall, dass man jemand sagt, nee, pass auf, es ist so und so, es steht aber auch in der Regel so drin. Das Schlimme ist, wenn es den Leuten dann irgendwie, nachdem alles durch ist, ihnen einfällt, aber ich habe noch vergessen, dass das und das und dann endlich geschafft. Also dann kannst du es auch nicht mehr rückgängig machen. Also, nee, ist richtig. Das macht dann auch keinen Sinn. Das hatten wir dann aber so ab und an mal. Das ist natürlich doofe. Ja, aber deswegen, ich habe auch dann irgendwann Pathfinder nicht mehr gemocht, weil es zu viele Optionen hatten. Bin dann erst wieder mit der Pathfinder Society, dann bin ich wieder ganz zufrieden gewesen. Die schränkt ja auch manche Optionen ein. Mhm. Du hast, die Charaktere sind gleichwertiger, also gleich stärker, so. Und ja, so gesagt. Ja. Dadurch, dass halt die magischen Gegenstände deutlich reglementiert sind, beziehungsweise man sie auf bestimmte Art und Weise erwerben und kaufen kann und das bei allen sehr ähnlich aussieht. Genau. Ja, also das. Ich, ja, ne, ja. Sonst nee, das, was ich nur sagen wollte, noch, also je komplexer die Regeln, desto wahrscheinlicher ist es, dass natürlich ein Eingriff von irgendwo kommt. Aber solange er legitim ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich finde das auch nicht schlimm, wenn mir als Spieler da. Jetzt ein Spieler da ist, der sagt, ja, du, ich sehe das aber so und so, oder das ist dann nicht die und die Regel. Ja, oder auch mir geht es so, ich kenne Pathfinder, ich kenne D&D 3, 4, 5, AD&D, D&D Classic, Dungeon Slayers und klar, dann sage ich mal, das ist ein Bonus von plus 2. Nee, aber bei D&D gibt es dafür gar keinen Bonus oder Gelegenheitsangriff ist nicht vorgesehen oder was weiß ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn mich da jemand mal verbessert oder irgendwas ändert oder wie auch immer. Ja. Finde ich nicht schlimm. Ja, zumindest wenn er das zu, genau so muss, so in eine Kompromissrichtung geht. Es gibt natürlich auch manchmal so Spielleiter, die dann die das Ganze, sag ich mal, stören wollen. Hattest du sowas schon mal? Inwiefern? Also, ich hatte zum Beispiel so ein Erlebnis, da war auch eine Con-Runde. Ich habe die Charaktere einzeln zum Ort kommen lassen. Das war so ein, ja, im Prinzip ein heftiger Regen, ne? Und da ist der einzige Unterschlupf. Das ist halt quasi so ein, ja, eigentlich so ein Unterschlupf. Und da ist halt durch einen Blitzeinschlag hat sich eine Spalte geöffnet, sodass man da rein kann in eine alte Grabkammer und so. Naja, jedenfalls ist er da mit seinem Hund gekommen. Da war es schon von Weitem und dann, das ist ja ein Grab. Da geht mein Charakter nicht hin. Sonst hätten wir auch den Abend schon wenden können. Also, ne, also das finde ich ist dann halt, man, es gibt ein Stichwort Spielervertrag und es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, finde ich, nämlich, dass der Spieler grundsätzlich interessiert am Abenteuer des Spielleiters ist. Er muss nicht alles befolgen, etc., etc. Es ist wichtig, dass er seine freien Wahlmöglichkeiten hat. Aber wenn ich schon ein Abenteuer anbiete als Spielleiter, dann sollte der Spieler doch versuchen, es im Rahmen seines Charakters wahrzunehmen, nicht sich so ein spontan so Quatsch auszudenken wie, dass er dann gerade mal lang da geht. Ja, klar. Gut, da also, hat der Spieler. Dann setze ich mich auch nicht an den Tisch, um Rollenspiel zu spielen. Also, das wäre doch schon mal Quatsch. Gut, ich habe mich dann, also, ist dann trotzdem noch alles gut gegangen, aber da, das war so, dann habe ich mir auch gedacht, nächstes Mal lässt du doch einfach da beginnen und erzählst dann von da an. Musst du sowas nicht ertragen. Zumal es jetzt auch nicht wichtig für die Szene war. Ach, gut, der Blick von weiter weg auf diese Grabanlage wahrscheinlich schon cool ist, aber. Ja. Gut. Da habe ich mir so gedacht, so, kann ja nicht wahr sein. Gut, ich war vorhin bei den AS-Kriegen. Also ich war auch, konnte auch nichts mit anfangen. Denn aber durch die parallele DCC-Runde, wo wir vieles dann ausprobiert und ich merkte, Mensch, das, was eigentlich mir gar keine Freude bereiten soll, macht totalen Spaß. Was ist denn das? Habe ich dann doch meinen Weg zur AS gefunden, der bestimmt auch 2-3 Jahre gedauert hat. Bei Olaf war es ja ähnlich. Also wir konnten uns dann der argumentativen Ebene dieser Rollenspielpraxis nicht verschließen. Und ja, ich habe auch gelernt, dass man das sehr freundlich und aufgeschlossen vertreten kann, sodass man nicht unbedingt in jedem Forum gebannt wird, ganz im Gegenteil. Und ja, wenn man beim Argument bleibt, dann ist das auch eine interessante Sache, weil ich habe noch kein Argument für Würfeldrehen empfunden, welches ich als valide empfinde. Könnt gerne welche da drunter schreiben, ich nehme sie gerne auseinander. Habe ich viel Spaß mit. Da habe ich schon ganze Tage mit verbracht. Ja, ja, also ich, ja. Also wenn man das jetzt selber nicht mitkriegt, ist ja eine Sache, aber wenn dann der Spielleiter zum Schluss sagt, naja, also ich musste das hier, sonst wäre er halt gestorben, oder zumindest die Konfrontation hätte nicht überlebt. Ja, also meine Behauptung ist ja, wenn man das nicht mitkriegt, gut, wenn man jetzt einen One-Shot macht, kriege ich es auch nicht mit. Aber wenn du eine Kampagne spielst, kriegst du ja mit, dass in gewissen Fällen, zufälligerweise und immer wieder, also man kriegt schon so eine gewisse Tendenz mit. Ja. Wenn, und das zeigt sich ja bei einem Spielleiter meistens nicht nur, dass er den Würfel dreht, sondern dass er mit Deus Ex Machinas oder sowas arbeitet, mhm. Also mit plötzlicher Rettung aufwartet und. Oder, ne, das, ja, und ihr habt noch 3 Heiltränke übrigens. Ja, also ich finde, das merkt man den meisten Spielern dann schon an, wenn man eine Kampagne spielt. Also ich konnte eine meiner guten oder schlechten Fähigkeiten als Spieler war immer, ich konnte meinen Spielleiter immer sehr gut lesen. Ich weiß noch, wo ich dann erzählt habe, ah ja, Mensch, der Troll greift uns bestimmt an, weil es eine Trollin ist, die nur schwanger ist und ihre Kinder beschützen möchte. Du hast es verraten, so eine Scheiße. Sollte für die anderen Spieler eine Überraschung sein oder für uns alle, aber... Wenn ja, man 1-1 zusammenzählen kann, dann manchmal ist es dann halt so. Ja, ja, er hat irgendwas betont beim Aussehen des Trolls, was mich sofort darauf... Ja. Dann, ah. Ja. Gut. Nicht so viel. Aber, worauf wollte ich hinaus? Spielleiter lesen, genau. Also ich glaube schon, dass man das früher oder später auch merkt, dass wenn man geschubst wird. Und auch, ja. Ja, also man weiß, man sollte dann, mal, man ist dann. Man sollte sich immer bewusst machen als Spielleiter, finde ich. Man sollte seine Spieler nicht betrügen, das gehört sich einfach nicht. Wenn, muss ich mit denen reden, muss ich einen Spielervertrag machen, was für sie in Ordnung ist und was nicht. Und wenn ich dann frage, macht es euch irgendwas aus, wenn ich mal den Würfelwurf ignoriere hinter meinem Schirm und das vielleicht einmal alle 4 Sessions vorkommt, die sagen, ja, du, haben wir kein Problem mit. Dann kann man das gerne machen, dann weiß man immer noch nicht, wann das passiert oder so. Dann bleibt die Immersion in Häkchen erhalten, ja. Und die Spannung, wenn man, genau. Aber als Spieler habe ich dann auch konkret die Möglichkeit zu sagen, nee, ist nichts für mich, ich spiele immer eine andere Kampagne. Richtig, genau. Ja, das so fair und ehrlich muss man dann halt auch sein. Und das ist ja das, wo dann auch der Einsatz der Rollenspielpolizei auch nicht zwangsweise notwendig ist. Wenn man halt von vornherein erklärt, genau. So und so spiele ich, kommt dann damit klar oder stößt euch das auf? Ganz wichtig, der Spielervertrag. Ja, und wenn das im Vorfeld klar ist, dann... Ja, ich finde, wenn man sowas macht, das ist halt nicht der Default, der Normalzustand, sondern sollte man konkret abklären, ich mache das anders, ich drehe ab und zu die Würfel. Bloß das Schlimme ist ja, dass der Tipp an Einsteiger ist ja, deswegen das Thema Gatekeeping, der Tipp an Einsteiger ist ja, die Würfel sind unwichtig, du hast ja einen Schirm, du kannst halt da drehen. Und das dürfen die Spieler aber auf keinen Fall wissen, weil nur dann können sie Spannung empfinden. Und das ist ja das Perverse, dass du das den Einsteiger erzählst. Ja. Ja, also nein, lieber Einsteiger, ist es so, halt dich lieber an die Regeln, so gut es geht. Wenn dir mal ein Fehler passiert, ist sowieso niemand böse. Weil du bist ja Einsteiger. Genau. Und ich habe auch neulich gelesen vom Rollenspielantrag, und Rollenspiel und hat mir immer bisher gut gefallen und jetzt möchte ich auch mal ein Spiel leiten. Was sind denn die Tipps sozusagen, dass es den Leuten gut gefällt? Und dann habe ich auch geschrieben, wie du festgestellt hast, eigentlich gefällt es den Leuten immer gut, egal wie du leitest. Das heißt, du brauchst gar keine besonderen Tipps und Tricks und Finessen, sondern versuch deinen eigenen Stil zu finden. Genau. Ja, und leite fair und vernünftig. Aber genau, was Besonderes ist da gar nicht nötig. Also reines Handwerk sozusagen. Oder einfach mal Spiel leiten, dann wirst du schon merken, was den Leuten gefällt und was nicht. Ja. Jetzt haben wir das, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Schweift es von der Polizei. Ja, im Großen und Ganzen abgeschlossen, das Thema Rollenspielpolizei. Also, wie gesagt, ich finde das Gatekeeping, toxisches Gatekeeping, also nein, das ist. Also, es hat nichts mit toxischem Gatekeeping zu tun, wenn man die Regeln einhält. Oder sagt, wie man selbst etwas spielen würde. Ich habe nur einmal wirklich negatives Feedback erlebt, wo der Mensch auf der anderen Seite überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge war, wo ich halt gesagt habe, was weiß ich, wie ich nicht spielen würde. Und er hat das so ausgelegt, als würde ich ihm in den Mund legen, wie er spielt und das so behaupten. Und da war der total sauer. Und das haben wir uns mehrmals ausgetauscht, im eigentlich sehr freundlichen Dungeons & Dragons Forum, aber das da irgendwie hat er mich da völlig fehlverstanden. Also eigentlich arbeite ich nie damit, dem anderen zu sagen, wie er zu spielen hat, sondern ich sage nur, ich spiele so oder ich habe auch schon mal so gespielt, das gefällt mir aus dem und dem Grund nicht oder ich habe das und das erlebt, mag das aber nicht, weil. Mhm. Ja, oder und versuche auch keine unfairen Beispiele zu bringen, das ist ja auch immer so ein, ja, aber wenn bei euch Charaktere sterben können, dann müssen ja alle drei Sessions-Leute sterben, weil das und das. Nee, ist nicht so. Die Leute spielen natürlich auch anders. Wenn du Leute nicht sterben lässt, das habe ich ja vorhin schon erzählt, kann es sein, dass deine Spieler das ja irgendwann mitkriegen und dadurch verrückte, bekloppte Sachen machen. Und dann gibt es ja noch das furchtbare, bei mir sterben Charaktere nur, wenn sie was Dummes tun. Mhm, ja, das ist auch. Also erstens, du musst mal außen vor gelassen, kenne ich keine Spieler, die absichtlich was Dummes tun. Nein, also ernsthaft, ich kenne. Eigentlich ist doch logisch, dass wenn mein Charakter stirbt, wenn ich was Dummes tue, dass ich nichts Dummes tue. Finde ich erstmal ziemlich logisch. Würde ich nicht tun. Also bei mir sterben auch nicht so allzu viele Charaktere. Ja, es kann natürlich sein, dass man Elite-Rollenspieler ist und etwas Dummes unbedingt ausspielen muss. Weil mein Charakter so ist. Ja. Sozusagen. Was ist denn unter anderem deine Liga? wenn mein Charakter mal eine Weisheit von 7 oder 8 hat, dann hat er halt keine schnelle Auffassungsgabe und macht dann halt auch Sachen, wo man andere dann vielleicht sagen, warum macht er das jetzt? Ja. Hauptsache, er stirbt dabei, das ist der wichtige Part, der das denn einmal gelernt hat. Ja. Aber genau. Dafür ist das wahrscheinlich geschaffen worden. Jedenfalls, wahrscheinlich. Im Normalfall gehe ich davon aus, dass sich erstmal mal ein Missverständnis handelt. Also der Spieler eigentlich nicht etwas Dummes machen will, sondern irgendwas machen will, was ich gerade anders verstanden habe. Weil ich habe die Situation nur erzählt vielleicht und interpretiert sie aber anders als ich. Das heißt, dann frage ich, was möchtest du denn erreichen damit? Und dann sagt er das meistens und dann klärt es das Missverständnis. Kann sein, ach so, ja. Das stimmt, ja, das ist richtig. Es kann ja immer noch kann ja für die Situation immer noch dumm sein, weil er irgendwelche Informationen nicht hat, die ich habe. Und deswegen schlecht für ihn ausgeht, wie zum Beispiel mit dem Tentakel im Wasser. Aber da hat der Charakter auch mehr mitgedacht mit seinem Schlafpulver, dass er da sowas in der Hintert hatte. Hätte auch nur ein Tentakel sein können, ohne Maul. Das, ja, okay. Aber gut, ich habe mir ja absichtlich einen Krieg, der dann auch noch einen Maulangriff hatte. Also hat schon alles gepasst. Ja. Ja. Also ich bin auch ganz dankbar drum, dass ich so eine Extrembeispiele kann ich Gott sei Dank nicht drauf zurückgreifen. Also ich glaube, ich habe so um mich rum eigentlich nur vernünftige Spieler, die ja auch vernünftige Einwände bringen, wenn was ist, und da kein toxisches Verhalten an den Tag legen. Gott sei Dank. Ja, außer wir spielen unser spezielles Rollenspiel, haben wir noch gar nicht drüber geredet, Baba Bobslayers. Oh ja, das ist ja... Das toxische Rollenspiel. Das ist ja darauf ausgelegt, ist toxisch zu sein. Ja, genau. Also hat mich, du hast ja gespielleitet, unsere Solo-Runde, als wir das geschrieben, wir haben es auf dem Hannover gespielt, sondern auf der KeksCon quasi runtergeschrieben und du hast dann eine Runde für mich geleitet. Als Ork-Barbar habe ich mich wirklich rassistisch gemobbt gefühlt. Gut, dass ich das Ziel erreicht habe. Und das freut mich. Ja, ich musste auch manchmal schlucken, tatsächlich. Und fand aber zum Beispiel ganz cool, wie ich das gekontert habe, dass sie, nee, wir wollen deine Hilfe nicht. Ich sprich gar nicht mit Uhr, ich sprich mit dem da oben. Ja, das ja. War. Letzten Endes waren sie auf deine Hilfe angewiesen, ja. Aber haben dich halt ja als minderwertiges Wesen halt angesehen. Ja, und so. Ja, da muss man. Gegeben. Demnächst ist ja, und das kann man auch erzählen, Haluken-Con ja. In Halle. Endlich mal wieder ein richtiger Con-Live. Wir werden mit Shop vor Ort sein und ich habe schon das Foto gesehen von dem Platz, wo unser Shop ist. Also bisher hatte ich noch nie genug Platz, um den kompletten Shop aufbauen zu können. Aber hier fürchte ich, muss ich mich irgendwann geschlagen geben. Da haben wir mehr Platz als Sachen, die ich auslegen kann. Ja, also was ich als großen Vorteil empfinde, ist tatsächlich, dass dieser, also das ist ja da so eine Werkstatt, in der wir da sind, ja. Dass aber dieser Tisch, der steht ja ziemlich, also er ist ja genau in der Mitte. Ja. Und die Leute können halt drumherum gehen. Ja, so also sie toll. Können nicht nur davor stehen, sondern können auch wirklich auch aktiv drumherum gehen. Ja. Ganz cool. Ja, weil man ist ja entsprechend kann man noch mehr reinschmökern. Ich habe auch aufgerüstet und mein Vater hat mir schöne Buchstützen gebaut. Und zwar gleich, nicht nach Auftrag, so eine, wo gleich 3 oder 4 Bücher nebeneinander drauf passen. Das ist cool. Und mir hat noch der gute Kai, AK Mono, auch noch ein Set Buchstützen vermacht. So, dass wir jetzt halt auch Bücher aufrecht Omas tänzeln können. Finde ich auch gut. Und ja, freue mich total drauf, wenn die Leute in die Bücher reinblättern können, etc. etc. Ja. Ja, also es wird mit 200 Besuchern gerechnet. Das ist natürlich, das wäre wunderbar, wenn 200 Leute da kommen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich glaube schon, dass da der ein oder andere kommen wird. Und freue mich auch mal Philipp mal wieder live zu treffen, den wir auch auf der Kekscon getroffen haben. Nerds gegen Stefan. Der von Nerds gegen Stefan, genau. Der, mit dem ich auch einen Podcast aufnehmen werde und ich bei ihm quasi eingeladen bin. Yay. Vielleicht schaffen wir es auch noch, einen Podcast umgekehrt aufzunehmen und wir laden ihn noch ein. Ja. Aber mal sehen, was die Zeit da so bringt. Wir sind gespannt. Gut, dann können wir uns, glaube ich, verabschieden mit den Worten: Ich komme gern vorbei, wenn ihr Würfel dreht. Schelle links, Schelle rechts vom Bud Spencer. Richtig. Flasche Wein ist auch leer, dann können wir uns jetzt ins Bett gehen. Ja, ich kann zum Beispiel noch sagen, also ich zum Beispiel spiele auch durchaus One-Shots, wo ich weiß, dass der Spieler der Würfel dreht oder wo ich weiß, dass der Spieler dann anders spielleitet, als ich es mag oder präferieren würde, aber man kann davon was lernen. Und wenn es nur ist, dass man lernt, wie man nicht gern spielt. Ja, das ist trotzdem wertvoll, den eigenen Geschmack auszubilden. Richtig, die Erfahrung muss ja auch jeder dann halt mal machen. Ja. Und auch bei guten Spielern, dann da habe ich schon Dinge entdeckt, die ich total scheiße finde. Soll es geben, ja. Ja, da kann man also, man kann aus jeder Runde was mitnehmen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also man kann nur sagen, das Beste, was man als Spieler machen kann, ist spielen. Als Spieler. Vielleicht ab und zu dann doch mal leiten, weil sonst wird es schwierig. Wir hören uns in der 94. Episode. Jawohl. Vielleicht zu einem weiteren Thema im Zusammenhang mit dem Rollenspielkarneval. Ja, an den Arno noch vielen Dank fürs Ausrichten. Auf jeden Fall. Auch wenn wir sein toxisches Gatekeeping äußerst uns davon distanzieren. Macht nichts, sondern muss er leben. Yep. Bye, bye.